Die Zeit, es ist 21 Uhr. Im Hörspielprogramm von NDR 3 erwartet Sie heute Abend ein Stück aus dem Jahre 1955 von Herbert Eisenreich mit dem Titel »Wovon wir leben und woran wir sterben«. Danach dann eine Würdigung des ehemaligen Hörspielleiters des NDR, Heinz Schwitzke, der heute in Eutin seinen 80. Geburtstag begeht. Autor dieser Sendung ist Franz Hiesel, von 1960 bis 1967 Hörspieldramaturg in Schwitzkes Redaktion. Herbert Eisenreich, mit dessen Hörspiel wir den Abend eröffnen, hatte mit seinem Hörspiel bei Radio Bremen mehrfachen Erfolg. Er gewann damit den Preis eines Hörspielpreisausschreibens für junge Autoren von Radio Bremen, erhielt gleich danach den Bremer Hörspielpreis der Böttcher Straße 1955 und wurde für dieses Werk im Jahre 57 mit dem Prix Italia für literarische und dramatische Hörfunkwerke ausgezeichnet. 1960 entstand aus dem Hörspiel ein Fernsehspiel. Hören Sie jetzt das Stück, bei dem Oswald Döbke Regie geführt hat. Es sprechen Gerd Westphal und Gisela von Kollande. Noch eine Scheibe Schinken? Ich habe schon zweimal Nein gesagt. Ich dachte nur, weil du doch zum Mittag fast gar nichts gegessen hast. Kein Appetit. Ach, dreh doch endlich das Radio ab. War irgendetwas? Irgendetwas. Wesseli war immer schon so. Du bist bei Wesseli gewesen? Einer, der ganz genau weiß, wo er kriechen muss und wo er treten darf. Seinerzeit, bevor ich ihn in die Firma gebracht habe, da hat er Kartoffelschalen gefressen und in der Kohlenkiste geschlafen. Jetzt. Ach Gott, was reg ich mich überhaupt auf? Das ist dieser schleimige Bursche gar nicht wert. Also wieder nichts. Wir dürfen das nicht so tragisch nehmen, Karin. Offen gesagt, bei Wesseli habe ich mir niemals besondere Chancen ausgerechnet. Zu mir hast du erst vor ein paar Tagen gesagt, dass Wesley immer noch für dich da ist, wenn alles andere schief geht. Man kann sich täuschen in einem Menschen. Auch du? Es ist jetzt wirklich nicht schwer, ironisch zu sein. Es war nicht einmal ironisch gemeint. Möchtest du wirklich nichts mehr essen? Ich möchte schlafen. Wir können schlafen gehen. Jetzt? Um 7:30? Es ist doch erst 7:30. Aber wenn du schlafen willst. Jetzt zu Bett gehen und dann stundenlang wach liegen, bis zum Erbrechen, voll mit Ärger über dieses Schwein. Was hat er gesagt? Gesagt. Gelogen hat er. Ganz idiotisch, blöde gelogen. Auch eine Zigarette? Oh ja. Danke. Als ob der mir was vormachen könnte. Allgemeine Redereien von schwankender Marktlage. Peinlichster Vorsicht bei der Kalkulation. Als ob es deswegen keine Werbung mehr gäbe. Das habe ich ihn klipp und klar gefragt. Darauf hat er umgeschwenkt, hat es auf die andere Tour versucht. Die Zeiten ändern sich, hat er gesagt. Was vor einigen Jahren noch gut war, ist es eben heute nicht mehr. Gerade in der Werbung. Ein Werbetexter muss mit der Zeit gehen, hat er gesagt. Herrgott, als ob ich nicht mit der Zeit gegangen wäre. Deswegen brauchst du aber nicht die Asche aufs Tischtuch fallen zu lassen. Jeden Dreh habe ich mitgemacht, jeden Schwindel. Ich bin mit der Zeit gegangen, weiß Gott, das bin ich. Aber Wesley hat dich glatt überrundet dabei. Der Kriecher. Natürlich, es ist immer zweierlei, eine Sache hochzupäppeln und sie zu halten. Das ist ein grundlegender Unterschied. Das begreift Wesley halt nicht. Aber trotzdem ist er jetzt der Chef. Chef, wenn ich das schon höre. Chef. Schaukeln tun das Ding ja doch nur seine Leute, nicht er. Du aber auch nicht, wie sich zeigt. Ich möchte bezweifeln, dass deine Spitzenbemerkungen irgendetwas an unserer Lage bessern. Tatsache ist, dass Ermendinger und Brabiel und Weiß noch immer drin sind im Geschäft. Und du bist es nicht. Ja, alle sind sie jetzt drin, die ich reingebracht habe. Ja, das stimmt, leider. Ich habe den Betrieb aufgebaut, habe den Laden in Schwung gebracht. Und die Herren, die ich damals angelernt habe, die schöpfen jetzt den Rahmen ab. Wenn sie gerade gut gelaunt sind, dann bewilligen sie mir ein Gnadenbrot für ein weiteres Vierteljahr. Aber warum sind die jetzt drin und du nicht? Mit dir zu diskutieren ist anstrengender als mit Wesseli. Das muss doch einen Grund geben. Ein Grund, ein Grund. Sei doch leise, Felix, du wächst die Kinder. Weiß der Teufel, was für einen Grund hat, dass Sie heute bedauerlicherweise für unbestimmte Zeit verreist sind. Leider gerade eine sehr wichtige Konferenz haben. Dummerweise gerade heute ganz entsetzlich überlastet sind. Immer dann, wenn ich was von Ihnen möchte. Dieselben Herrschaften, die mich vor ein paar Jahren gebeten haben, ob ich nicht die Güte hätte. Ob ich nicht so freundlich wäre, Sie gelegentlich vielleicht einmal zu besuchen. Lieber Herr Hildebrand, Sie dürfen versichert sein, dass Sie Ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und Kenntnisse als Werbefachmann zu würdigen wissen. Natürlich würden Sie auch finanziell nicht schlecht fahren, wenn Sie sich jetzt schließen könnten in Zukunft für uns. Und bist du etwa schlecht gefahren dabei? Natürlich nicht. Aber jetzt, diese Bande. Glaubst du, dass sie dich drücken wollen? Aber nein, ich bin nie wesentlich besser honoriert worden als irgendwer anderer in meinem Fach. Nein, nein, das ist immer wieder dasselbe, was ich zu hören kriege. Ihre Arbeiten ziehen nicht mehr so recht. Sie sind nicht mehr originell genug, entsprechen den heutigen Forderungen eben nicht mehr ganz. Aber dass ich es gewesen bin... Psst, die Kinder. Dass ich es gewesen bin, der die Mithras hochgebracht hat, das hat man anscheinend vergessen. Und die ganze vertrackte Phönisol-Geschichte damals. Und Kunisch. Und als ob nicht ich es gewesen wäre, der die Virsana gemacht hat. Gerade die Virsana. Kein Viertelkilo hätten die verkauft von ihrem Dreck. Wenn ich nicht bewiesen hätte, dass dieser Dreck kein Dreck, sondern pures Gold ist. Ich, verstehst du? Ich. Aber jetzt bin ich nicht mehr originell genug. Vielleicht bist du wirklich nicht mehr originell genug. Weil dieser Laffe von Wesseli das sagt? Das ist ja nicht meine Meinung, Felix. Ich könnte mir denken, dass deine Sachen immer noch gut sind, vielleicht sogar noch besser als früher. Natürlich sind sie besser als früher. Schließlich habe ich allerhand gelernt in den Jahren. Aber genau daran liegt's ja. Ich mache die Sache zu gut. Ich bin zu intelligent und intelligent darf man heute eben nicht mehr sein. Auch in der Werbung nicht mehr, wie in allen öffentlichen Dingen. Heute muss alles so flach sein, dass es auch in dem flachsten Flachkopf noch Platz hat. Das ist ja auch gar nicht zu vermeiden. An je mehr Menschen zugleich ich mich wende, desto weniger nuanciert muss ich formulieren. Desto weniger kann ich den Einzelnen ansprechen. Die Person, den konkreten Menschen. Wenn 100 Menschen gemeinsam irgendwo hinmarschieren, so können sie nicht schneller marschieren als der langsamste von ihnen. Wenn ich 100 Menschen zugleich ansprechen will, muss ich Worte wählen, die auch der Dümmste von ihnen noch versteht. Das muss nicht so sein. Ja, es ist aber so. Es ist die Tendenz der Zeit. Weil man die Dummköpfe angeblich nicht zwingen kann, gescheiter zu werden, zwingt man die gescheiten Menschen, ihre Intelligenz zu verleugnen, womöglich zu verlernen. Und setzt voraus, dass die Anpassung nach unten erstens leichter und zweitens besser ist als die Anpassung nach oben. Aber wenn die gescheiten Leute nicht mittun... Sie tun ja mit, man muss sie nur mürbe machen. Die ganze Kunst der öffentlichen Meinungsbildung besteht ja nur darin, die paar gescheiten Leute mürbe zu machen. Man sperrt sie aus. Und die Rückkehr in die Gesellschaft hat ihnen nur gestattet gegen die Preisgabe ihrer Intelligenz. Man muss nur konsequent genug sein, alle Menschen so zu behandeln wie den einen Dümmsten unter ihnen. Man muss sie nur daran gewöhnen, dass es eine Basis gibt, auf der alle Menschen sich treffen können. Das geistige Niveau des Neandertalers. Ich weiß nicht, Felix. Machst du die Menschen nicht schlechter, als sie sind? Wo gibt es denn einen Neandertaler? In jedem Menschen. Jeder Mensch hat seinen Neandertaler in sich. Genau wie seinen, na, zum Beispiel seinen Goethe. Das Unglück ist nur, dass das Bekenntnis zum Neandertaler gefördert und das Bekenntnis zum Goethe in sich jedoch gehemmt und erschwert und lächerlich gemacht wird. Die Zeitungen handeln so, Rundfunk und Film handeln so, die Politik der Parteien besteht überhaupt nur aus dieser Taktik. Und wir in der Werbung praktizieren dieses Verfahren par excellence. Alle, die von einer quantitativen Mehrheit leben, handeln so. Aber wer von der Masse etwas will, fällt ihr selber zum Opfer. Jahrelang haben wir das Publikum bearbeitet, haben es zurechtgeknetet für unseren Bedarf. Dann aber, kaum dass die ersten Bedürfnisse geweckt waren, ist uns das Publikum über den Kopf gewachsen. Das Raubtier hat Blut gerochen und ist jetzt nicht mehr zu bändigen. Es hat uns hineingehetzt in die Superlative, in die lächerlichsten Übertreibungen, in die geschmacklosesten Anpreisungen. Und höher geht's halt jetzt nicht mehr. Man kann sich gegenseitig überbieten, nur mehr in der Stupidität, in den tölpelhaftesten Behauptungen, in den plattesten Weisheiten. Kurz gesagt, indem man immer noch einen Dümmeren findet, auf dessen Niveau man das ganze Publikum hinabmanövriert. Und das, genau das können die Herren Wesseli und Ermendinger nun mal besser als ich, weil es denen gemäßer ist als mir. Das, meinst du, ist der Grund? Kann mir keinen anderen denken. Siehst du das wirklich nicht deshalb so schwarz, damit du irgendeinen Grund hast, deine Erklärung vor dir selber? Aber das meint ja Wesseli, wenn er sagt, mit der Zeit gehen. Dümmer werden, sich nach unten anpassen. Aber ich kann das nicht. Ich kann das nicht, mich dümmer stellen, als ich bin. Ich habe auch gar keine Lust, mich weiter zu beteiligen an diesem Betrug, diesem Bluff. All die Jahre hindurch warst du begeistert von deinem Beruf. Begeistert? Mein Gott, ich habe versucht, die Sache so gut wie nur möglich zu machen. Und interessant war es ja wirklich für mich. Nach den langweiligen Vorkriegsjahren in der Firma meines lieben Onkels. Und schließlich darin war ich vorgebildet. Da lag's doch nahe und die Chancen waren ja enorm. Ich habe nicht gewusst, in was ich mich einlasse damit. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Bedürfnisse wecken. 50% aller Produkte, die heute in Amerika erzeugt werden, waren vor 50 Jahren noch gar nicht vorhanden. Stell dir das mal vor. Oder geh doch mal hier durch die Stadt und schau dir die Schaufenster an. Lieber nicht. Und sag ehrlich, was von all dem Kram du wirklich brauchst. Wenn du ehrlich bist, wirst du sagen müssen, dass du überhaupt nichts davon brauchst. Seit es Menschen gibt, haben sie ohne diesen Eisschrank und ohne diese Hautcreme und ohne dieses Modellkleid und ohne dieses, weiß der Teufel, was gelebt. Und wahrscheinlich nicht schlechter als wir gelebt. Und jetzt auf einmal, jetzt braucht man das alles. Angeblich. Das sagst du jetzt. Wieso jetzt? Jetzt, wo wir kein Geld haben, das alles zu kaufen. Weil wir momentan etwas knapp sind. Momentan? Früher hat es dir gar nichts ausgemacht. Früher? Ja. Tja. Ich werde mit Kersten sprechen. Kersten war immer reell zu mir. Mehr als korrekt. Und schließlich, ich habe ihn mir verpflichtet. Damals, als er die Schwierigkeiten mit Kunisch hatte. Kersten lässt mich nicht hängen. Genau das hast du von Wesley gesagt. Kersten ist ein Ehrenmann, ich weiß das. Am besten vielleicht, ich rufe ihn noch heute an. Was meinst du? Wenn du dir etwas davon versprichst. Übrigens, du müsstest woanders telefonieren. Unser Telefon ist heute gesperrt worden. Ein paar Tage werden wir auch ohne Telefon zurechtkommen. Ich schon. Glaubst du nicht, Karin, dass alles wieder... wieder in Ordnung kommt, gut wird, so wird, wie es war. Vielleicht noch besser. Glaubst du das? Ja. Wenn wir so zusammenhalten wie früher. Ja? Ja. Karin. Karin, ich bin ganz sicher, dass alles wieder, das weißt du? Ach, Karin, warum machst du es mir so schwer? Ich gebe mir wirklich alle Mühe. Wir dürfen nur nicht gleich mutlos werden, nur nicht gleich den Karren laufen lassen. Wir müssen diese Krise übertauchen. Nicht wahr, Karin? Ja, wenn du sagst. Auf Wesley war kein Verlass, das habe ich ja immer schon gewusst. Aber ich werde mit Kersten sprechen. Der kann entweder bei der United Tobacco... Bei der du heute Werbeleiter wärst, wenn du das Angebot vor 2 Jahren angenommen hättest. Sinnlos. Ich muss frei arbeiten können. Muss mir frei aussuchen können, was mir liegt. So frei wie jetzt? Karin, ich sage doch, es geht vorbei. Eine Krise, nicht mehr. Eine Krise? Seit mehr als einem Jahr. Oh, sei wenigstens du nicht bitter, Karin. Verzeih, ich wollte es nicht sein. Wir dürfen jetzt nur nicht die Nerven verlieren, gerade jetzt nicht. Wir müssen durchhalten bis zum nächsten großen Auftrag. Wenn ich nur einen großen Auftrag kriege, statt all dem unrentablen Kleinkram jetzt, dann sind wir raus aus der Misere. Einmal nur wieder richtig Atem holen können. Dann geht's wieder bergauf. Und wenn du den Wagen verkaufst? Ausgeschlossen. Was bin ich denn ohne den Wagen? Glaubst du, man nimmt mich noch ernst, wenn ich mit der Straßenbahn vorfahre, wo die 300er vor den Direktionsgebäuden rumstehen? Ausgeschlossen. Ich wäre froh, ich hätte mir damals nach dem VW einen mittleren Mercedes gekauft. Statt dem Rekord. Und wenn du ihn abmeldest? Für ein halbes Jahr? Aber ich sage dir doch, warum das nicht geht. Ich weiß bald nicht mehr, was ich auf den Tisch bringen soll. Für mich ist der Wagen wichtig, das musst du doch verstehen. In einer Zeit wie dieser, man muss eben repräsentieren. Und essen und die Miete zahlen und sich anziehen, von den Kindern ganz zu schweigen, das muss man auch. Natürlich, ich mache dir doch gar keinen Vorwurf. Wir hätten etwas zurücklegen sollen. Oh Gott, wie denn, wenn alles so teuer ist? Wir wollten eine hübsche Wohnung haben, den Wagen, Kleider, Urlaub, ordentlich essen, trinken, Gäste haben oder abends ausgehen. Und, ja, glaubst du, die Kinder kosten nicht? Lass die Kinder aus dem Spiel, denn. Ich war ja genauso für die Kinder wie du. Was du immer wieder vergisst, das sind die Spesen in dem Beruf. Von einem Tausender bleibt mir doch kaum die Hälfte, vergiss das nicht. Wie du angefangen hast, hast du keine Spesen gehabt. Hast du keinen Wagen gebraucht, keine Wohnung mit allem Komfort. Und gegessen hast du was gerade... Ach. Lass uns gar nicht dran denken. Und damals war alles gut, war alles in Ordnung. Ohne Spesen, ohne Auto, ohne Cocktail. Wir werden sparen, so gut wir können. Wir haben es verlernt. Du jedenfalls. Wenn ich ein Ziel habe, Karin, so wie damals, dann kann ich's wieder. Damals habe ich es ja auch gekonnt. Und wie wir gespart haben damals. Ich? Ich auch, Karin. Bitte, ich war nie leichtsinnig. Ach, wir wollen nicht drüber streiten. Warum machst du es mir so schwer? Es ist nicht meine Absicht. Anstatt mir Mut zu machen, entmutigst du mich. Wie tue ich das? Tue ich das wirklich? Alles andere möchte ich lieber, Felix. Aber du tust es. Du bist so, wie soll ich sagen, du bist von einer quälenden Sachlichkeit, als wärst du überhaupt nicht beteiligt. Ganz anders als früher. Ich denke jetzt oft an diese Zeit zurück, wie wir angefangen haben. War das nicht eine wunderschöne Zeit mit uns beiden? Erinnerst du dich noch so genau an diese Zeit? Ja, und wie? Heute mehr denn je. Alles sehr gut. Du bist wirklich ganz anders als früher. Findest du? Ja. Älter? Oh nein. Natürlich, wir sind auch älter geworden, aber das ist es ja nicht. Du bist... Ach, Karin, ich habe manchmal das Gefühl jetzt, dass dir alles egal geworden ist. Nein, Felix, nein, das darfst du nicht sagen. Das ist nicht wahr. Wirklich nicht? Felix, ich habe manchmal mit dem Gedanken gespielt, wie es wäre... Denn? Ich weiß nicht. Lass gut sein. Du hast mit dem Gedanken gespielt, mich zu verlassen? Nein, Felix, nein. Nein. Oh, warum? Warum haben wir überhaupt begonnen, von all diesen Dingen zu reden? Nun ist alles zerstört. Alles... Daran habe ich nie gedacht. Aber hätte ich dich verlassen, dann wäre jetzt noch nicht alles verloren. Nein, Felix, ich habe nie daran gedacht, dich zu verlassen. Karin. Karin, nicht weinen. Komm. Nimm mal eine Zigarette. Hier. Danke. Und dann wollen wir in aller Ruhe darüber sprechen, nicht wahr? Wir dürfen nur nicht gleich... Weißt du, Karin, wir wollen wieder ganz von vorne anfangen. Als wäre nichts geschehen seither? Ja, natürlich nicht ganz so, aber wir müssen nur wieder ganz fest zusammenhalten. So wie früher. Es ist nicht mehr so wie früher. Ja, es kann aber wieder so sein. Es kann nie wieder so sein. Felix, du hast vorhin gesagt, ich bin anders als früher. Ja, das ist wahr, ich bin anders. Aber ich hab's nicht gewusst. Mit allen möglichen Gedanken habe ich gespielt. Und es war immer wieder nur der eine Gedanke, was geschehen muss, damit alles wieder gut wird. Jetzt aber, da wir endlich darüber gesprochen haben, jetzt erst habe ich gemerkt, dass es keinen Sinn mehr hat. Dass es zu spät ist. Zuerst, Felix, wie du mir versucht hast, es klarzumachen, das von der Öffentlichkeit und der Meinungsbildung und das alles, da war es für ein paar Minuten wie früher. Ganz wie früher. Aber ich, was habe ich getan? Spitze Bemerkungen habe ich gemacht. Dich verärgert, dich entmutigt. Obwohl ich es nicht wollte. Obwohl ich es wirklich nicht wollte. Aber Felix, ich bin zu was anderem nicht mehr fähig. Ich bin jemand anderer geworden. Ich kenne mich selbst nicht mehr. Irgendetwas in mir ist abgerissen. Irgendetwas, das mich mit unserer Vergangenheit verbunden hat, mit unserer schönen Vergangenheit. Ich bin jemand anderer heute. Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich früher war. Die ganze Zeit des Wartens hindurch habe ich geglaubt, ich bin es noch. Erst heute, erst jetzt, seit wir darüber sprechen, merke ich... Puh, Felix, hätten wir doch nie angefangen, darüber zu reden. Felix, ich... Mein lieber, armer Felix... Ach, du steigerst dich da in etwas hinein, Karin. Du... Auf uns beide kommt's an. Auf sonst gar nichts. Ich habe den besten Willen, Felix, aber ich bin zu nichts fähig. Ich will ja. Ich will alles tun, was uns retten könnte. Alles, was irgendetwas nützt, was irgendwie hilft. Aber das, wozu ich noch fähig bin, das könnte jede andere Frau, jeder andere Mensch genauso gut für dich tun. Jeder Automat, jeder Roboter. Aber Karin, das ist es doch, dass du es tust. Ich? Ich? Wer bin ich denn noch? Felix, ich will ja, aber ich kann nicht mehr. Es ist wie wenn du dich an etwas erinnern willst, aber es fällt dir nicht mehr ein. Wir werden beide gemeinsam versuchen, uns zu erinnern. Wir werden nichts mehr gemeinsam tun. Du bist allein. Ich bin nicht allein. Du bist bei mir. Ich bin so wenig bei dir wie eine Fähigkeit, die nie gebraucht wurde und darüber eingeschlafen ist. Ich brauche dich aber. Und ich werde dir so wenig nützen können wie ein Organ, das nicht mehr vonnöten war und daher verkümmert ist, abgestorben, tot. Nein, nein, nein. Du irrst dich. Nein, das... Nein. Nicht tot. Weil mein Herz noch schlägt. Oh, du. Das Herz schlägt weiter, auch wenn es längst aufgehört hat, etwas zu empfinden. Ich habe einmal gelesen, dass sich innerhalb von 7 Jahren alle Zellen des Körpers erneuern. Trotzdem sieht man aus wie vorher. Mir ist nun, als hätten sich meine Zellen erneuert, aber das, was in diesen Zellen lebt, sei dabei verloren gegangen. Ich habe es selber nicht gewusst. Ich habe nicht geahnt, dass es so etwas geben könnte. Jahrelang habe ich gewartet, habe ich mich bereit gehalten und immer habe ich geglaubt, es würde noch nicht zu spät sein, bis jetzt. Bis wir jetzt endlich begonnen haben, darüber zu sprechen, habe ich das geglaubt. Ich habe gewartet und ich habe nicht gewusst und nicht gemerkt, wie sehr dieses Warten zehrt, wie sehr es das Herz abnützt, wie schäbig und zerschlissen und unbrauchbar es in Menschen macht. Drum, wenn ich damals, als ich zu warten anfing, wenn ich dich damals verlassen hätte, anstatt zu warten und weiter zu warten, dann könnte ich jetzt, da du mich brauchst, zu dir zurückkehren. Vielleicht nicht unversehrt, vielleicht voll Narben und Schrunden, aber im Innersten heil. Aber ich bin bei dir geblieben. Und ich bin an deiner Seite gestorben. Und beide haben da nichts davon gemerkt. Überhaupt nichts. Bis heute. Erst jetzt habe ich es gemerkt, dass ich tot bin. Gestorben und nichts gemerkt. Es waren nicht die schlimmen Jahre, die mich abgenützt, mich unbrauchbar gemacht haben. Nein, es waren die guten Jahre. Diese Jahre, die so gut waren, dass einer den anderen nicht mehr zu brauchen glaubte. Karin, um Gottes Willen, Karin. Habe ich denn nicht gesorgt für dich? Habe ich nicht getan, was ich... Ja, kann? Du hast gesorgt für mich. Du hast mich elegant gekleidet. Du hast mir wundervolle Reisen ermöglicht. Du hast mir meine Freundin gegönnt und meine Bridge-Abende und das Klavier. Hast meine Eigenarten respektiert, meine Launen sogar. Du hast alle meine Wünsche erfüllt. Nein, Felix, mir hat nichts von all dem gefehlt, was zu einem behaglichen Dasein gehört. Nur eines hat mir gefehlt. Das Bewusstsein, dass ich, gerade ich, notwendig bin für dich. Alles hast du mir gegeben, nur dieses Bewusstsein hast du mir nicht gegeben. Damals nicht, als es wirklich notwendig gewesen wäre, in den guten Jahren. In den schlimmen Jahren, da ist dieses Bewusstsein ja ganz von selber da. Ein sichtbarer, spürbarer Gegner zwingt einen ja aneinander. Da braucht ja jeder den anderen und sei es nur dazu, dass der eine Schmiere steht, wenn der andere auf dem Bahngleis Kohlenstückchen aufliest. Ja, das haben wir getan im ersten Winter nach dem Krieg, dass du dich noch daran erinnerst. Aber in den guten Jahren, da war ja alles käuflich. Wenn irgendetwas vonnöten war, wurde das Geld auf den Tisch gezählt, wurde ein Scheck ausgeschrieben und das Problem war erledigt. Doch was aussah wie Verwöhnung, war nichts anderes als eine mörderische Entziehungskur. Was aussah wie Überfluss, war in Wahrheit eine entsetzliche Dürre. Und ich habe gewartet. Wie ein Verdurstender habe ich gewartet, zerrissen und gespalten in mir selbst. Mit der schrecklichen Hälfte meines Herzens auf den Tod und mit der tröstlichen Hälfte meines Herzens auf Wasser. Und Tag für Tag habe ich geglaubt, ich könnte ihn mir erbetteln, den einen Tropfen Wasser, der mich hätte retten können. Du aber warst unabkömmlich, warst verstrickt in deine Betriebsamkeit, in deine selbstgeschmiedete Gefangenschaft, auf die du so stolz warst, in deiner Unberührtheit, die du dir erkauft hast mit einem Abendkleid für mich, mit 2 Wochen Westerland oder Titisee, mit Sekt und Rosen zum Hochzeitstag. Ich war allein. Aber die Kinder... Die Kinder? Du hast die Kinder gehabt. Tja, die Kinder. Das ist etwas anderes, Felix. Kein Ersatz für das, was du mir vorenthalten hast. Ja, ich weiß, viele Frauen trösten sich mit den Kindern über die leer gewordene Ehe hinweg. Ich war nie dazu imstande. Die Blinden, sagt man, entwickeln einen ungewöhnlichen Tastsinn und ein geradezu plastisches Gehör. Aber ist das ein Trost, der stark genug ist, ihre Blindheit vergessen zu machen? Nein, Felix, das Glück, das mir durch die Kinder zuteil geworden ist, hat nie das Unglück überdeckt, das zwischen uns entstanden ist. Mit jenem Teil meines Wesens, der dir zugewandt ist, war ich immer allein in dieser Zeit. Und dann habe ich mir 100-mal, 1000-mal habe ich mir vorgenommen, dich um diesen einen rettenden Tropfen Wasser zu bitten, dich loszuschmeicheln oder dich loszutrotzen von deiner Sklaverei, von deiner Befangenheit in dir selber. Wie oft dann bin ich am Fenster gestanden, habe die Stirn ans Glas gelehnt und habe jedem Auto entgegengelauscht, jedem Klirren eines Schlüsselbundes, jedem Schritt im Flur entgegengefiebert und habe alles das, was ich dir sagen wollte, auf der Zunge gekostet, auf der Zungenspitze balanciert, es geprüft, ob es wohl richtig sei und gut und geeignet, dir die Augen zu öffnen. Diese vom Erfolg verklebten Augen. Ich sah dich kommen, die Mappe unterm Arm, mit der freien Hand eine Blume im Vorgarten köpfend. Du klingelst, ich lauf zur Tür, öffne. Du fragst nach Post, ob der oder jener angerufen hat. Ich begleite dich ins Zimmer, nehme dir den Hut ab, schenke dir einen Cognac ein, mir auch ein. Sage zu dir, zum Wohl, Felix, setz dich doch. Gleich wieder weg? Ein Viertelstündchen, du hast dich heute genug abgehetzt. Ich muss ja richtig Angst kriegen um dich. Ja, Angst um dich, dass du hineingerätst in die Tretmühle, in der so viele schon verschwunden sind, auf Nimmerwiedersehen. Wie ich drauf komme? Ich brauch dir doch nur zuzusehen. Du bist überhaupt kein Mensch mehr, nur noch ein Stückchen Apparat. Natürlich, Felix, ich weiß, du musst ja tüchtig sein in deinem Beruf, musst sehen, dass du vorankommst, musst Geld verdienen für uns. Nur ich denke manchmal, du solltest das alles gar nicht so wichtig nehmen. Natürlich ist es wichtig, aber es sollte nicht so wichtig sein, dass du darüber verloren gehst. Nimmst noch einen Cognac? Ja, so bist du, blickst auf die Uhr, wie spät ist es? Alles ganz genau geregelt, geplant, einkalkuliert. Bist selber schon mechanisch wie ein Uhrwerk. Das wird aufgezogen, dann schnurrt es ab, ganz von selber. Ohne eigenen Willen, ohne persönliche Absicht, ohne Freude an sich und an der Welt. Woran ich das merke, fragst du? An allem, Felix, was du tust. Alles hat seinen Zweck, muss etwas nützen, muss einen errechenbaren Wert haben. Wenn du einen Cognac trinkst, dann trinkst du ihn, weil das den Kreislauf anregt. Schwimmen gehst du, weil das ein Sport ist, der den ganzen Körper durchtrainiert. Und nicht mehr deshalb, weil du dich leicht und unbeschwert fühlen willst, wie früher. Die Apfelsine isst du der Vitamine wegen. Immer wenn du Apfelsinen isst, erinnere ich mich daran, was du mir einmal erzählt hast aus dem Krieg in Afrika unten, wie du so entsetzlich durstig warst und jemand hat dir eine Apfelsine geschenkt. Und da hast du gemerkt, dass wir verlernt haben, die Dinge unserer Welt zu würdigen, weil wir sie für selbstverständlich halten. Und siehst du, Felix, so selbstverständlich ist dir alles geworden, dass du nicht mehr staunen, nicht mehr dich freuen, nicht mehr innehalten kannst, so wie du es damals konntest, vor der Apfelsine in der Wüste. Dein Beruf. Ich sag doch, Felix, dass ich von Herzen froh bin darüber, dass du so sorgst für uns. Ich bin dir dankbar dafür, aber manchmal kriege ich halt ein bisschen Angst. Die Blumen, die du mir bringst, oder das Kleid, das du mir kaufst, deine Höflichkeit, dein tadelloses Benehmen mir gegenüber, das alles wird mir auf einmal verdächtig. Macht mir keine rechte Freude mehr, Felix. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist zu viel Routine drin, in allem, was du tust. Dein ganzes Leben ist dir zu einer Fron geworden, die einen nicht mehr drückt, weil man sich an sie gewöhnt hat. So sehr gewöhnt, dass man meint, es gäbe gar keine andere Art zu leben als diese. Oh, Felix, nein, nein, es war nicht immer so. Früher war es anders. Ja, schöner, lebendiger. Erinnerst du dich denn nicht mehr an diese Zeit? Du sagst, es war eine Zeit zum Verzweifeln. Oh ja. Doch wir sind nicht verzweifelt, das ist ja das Wunder. Wir waren voll Begeisterung, voll Mut, voll Vertrauen ineinander. Wir waren zusammen in diesen schlimmen Jahren. Nicht unterzukriegen waren wir zwei. Keine Wohnung, kaum was zu beißen, keinen rechten Verdienst, keine wohlhabende Verwandtschaft, nichts. Niemand wollte uns eine Chance geben. Und trotzdem haben wir uns emporgekämpft, aus eigener Kraft. Nicht ich allein habe durchgehalten, wir beide, Felix. Damals, als dein Onkel, wie er dich wieder in seine Firma haben wollte. Tja, hat sich gedacht, du bist am Verhungern und verkaufst dich für ein Margarinebrot. Oh ja, ich erinnere mich sehr gut, Du warst nahe dran, sein Angebot anzunehmen. Nur damit die Unsicherheit, damit das Ungewisse unserer ganzen Existenz ein Ende hat. Egal welches. Aber dann wäre es aus gewesen mit all deinen Plänen. Du wärst verschimmelt bei deinem Onkel. Er hätte dich nie hochkommen lassen. Ja, Felix, hätte ich was anderes tun sollen, als dir abraten? Als dir versichern, dass wir durchkommen werden? Und ein paar Monate später war es geschafft. Der erste Auftrag war da. Oh, Felix. War ich glücklich? Ich war irrsinnig glücklich und stolz auf dich. Du erinnerst dich auch noch dran, wie wir einkaufen waren. Es war dein erstes Paar Schuhe nach dem Krieg. Und ich habe das silberne Armband bekommen. Wenn ich es trage, dann trage ich es wie einen Orden. Verstehst du das? Ach, sprich nicht davon, was ich mir verdient habe, Felix. War das alles nicht ganz natürlich für mich? Anders zu handeln, Felix, wäre mir vorgekommen wie ein Mord. An dir. Noch ein Cognac? Ich will dich wirklich nicht abhalten, Felix, von deinen Pflichten. Ich möchte dich nur vor einem bewahren, dass du aufhörst, ein lebendiger Mensch zu sein. Ein Mensch, den ich lieben kann, weil er selber zu lieben imstande ist. Es ist noch nicht so weit gekommen, aber ich spüre, wie es sich um dich herum breit macht, das kalte, sterile Klima des Erfolges. Eiskalt wird mir manchmal in deiner Nähe dort, wo ich mich früher so geborgen gefühlt habe wie nirgendwo auf der Welt. Ich denke so oft an unsere ersten gemeinsamen Jahre zurück, an die Zeit der wirklichen Erfolge. Damals haben wir gelitten, aber wir haben auch Freude empfunden. Heute haben wir beide Fähigkeiten eingebüßt. Ob es schlimm um uns steht? Ich glaube, es steht noch nicht ganz schlimm um uns. Solange du mir zuhörst, solange du mich fragst, ob es schlimm um uns steht, solange kann es noch gar nicht ganz schlimm sein. Ich weiß aber, dass sich vieles verändert hat. Du bist anders als früher. Der Geist, in dem wir das alles begonnen haben, dieser Geist ist verloren gegangen. Und übrig geblieben ist ein dumpfes Gehetztwerden von der Verpflichtung, Erfolg zu haben. Eine Jagd, bei der der Jäger zum Gejagten geworden ist. Welche Fehler? Ich habe viel darüber nachgedacht und ich denke, der Fehler besteht darin, die Mittel für den Zweck zu halten. Ja, verzeih, Felix, ich muss versuchen, mich verständlich zu machen mit Worten und Begriffen, die mir nicht leicht von der Zunge gehen, denn je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto komplizierter sind meine Erklärungen geworden, desto umständlicher wird es auch sein, sie in Worte zu fassen. Was ich sehe in unserem Leben, Das ist eine große Verwechslung. Das ist der falsche Glaube, dass einmal geweckte Bedürfnisse sich auch anders, fast möchte ich sagen, mit Gewalt befriedigen ließen, statt durch den freiwilligen Verzicht, durch das Bewusstsein, dass alles, was uns glücklich macht, im Grunde gar nicht vonnöten ist, um uns glücklich zu machen, wenn das alles uns wirklich glücklich machen soll. Natürlich sollen wir die komfortable Wohnung haben, das Auto, ein Mädchen für den Haushalt, eine Reise nach Italien, die Delikatessen aus dem ersten Geschäft der Stadt und abends Gäste, Sekt und französischen Cognac. Das alles sollen und dürfen wir haben, aber nur, wenn wir darüber nicht vergessen, dass wir dies alles unserem Glück verdanken und nicht umgekehrt. Aber wir haben das verwechselt, Felix, und deshalb sind wir nicht mehr glücklich. Wir sind nicht mehr glücklich, Felix, wirklich, wir sind es nicht mehr. Und wir werden nicht wieder glücklich sein können, wenn wir nicht wieder lernen, unsere Ansprüche unter dem Maß dessen zu halten, was uns tatsächlich zuteil wird. Unter dem Maß dessen, habe ich gesagt. Denn ich glaube nicht mehr daran, dass die Erfüllung der Möglichkeiten uns glücklich macht. Was ich aber glaube, ich glaube, wir sind glücklich nur, wenn wir frei sind. Und frei sind wir nur in dem Raum, der dort entsteht, wo Möglichkeiten freiwillig nicht genützt, nicht erfüllt, nicht in Tatsächlichkeiten verwandelt werden. Solange wir uns aber hetzen lassen von einer Erfüllung in die nächste, solange werden wir nicht glücklich sein, Felix. Du nicht und ich nicht. Niemand. Was du getan hast, Was du versäumt hast, fragst du. Wodurch du das Glück verscherzt hast. Ich glaube, du hast dich blenden lassen von deinen Erfolgen. Hast aufgehört, sie richtig einzuschätzen. Hast aufgehört, deiner Grenzen eingedenk zu bleiben. Du warst erfolgreich und du hast geglaubt, es müsse so sein, wie es ist. Alles erschien dir selbstverständlich, obwohl es das gar nicht war. Ja, ja, ich weiß, was du sagen willst. Ich weiß, dass das Leben angenehmer, besser, schöner, menschenwürdiger ist mit wasserdichten Schuhen und geheizter Wohnung und wohlgenährtem Körper und mit Freunden und mit dem Ansehen eines tüchtigen, erfolgreichen Mannes. Angenehmer und besser und schöner und menschenwürdiger als in der ungeheizten Bude mit Pappkarton statt Fensterglas, kaum das Geld für die Schnellgaststätte, betteln gehen von einem Vorzimmer zum anderen und überall abgespeist werden mit frisierten Vertröstungen, mit gut geölten Ratschlägen. Ja, ich weiß, ich weiß. Und daran bloß zu denken, hattest du Angst. Eine Angst, die umso größer wurde, je höher dich die Woge des Erfolges nach oben schwemmte. Nur nicht zurückschauen, hinunter in die Dürftigkeit, in die Armseligkeit, in die Stickigkeit unseres früheren Daseins. Wenn deine Gedanken zurückgewandert sind in diese Zeit, dann ist vor dir der Ekel hochgekrochen, vor dieser Art zu leben. Und die Angst, die panische Angst, dies alles könnte wiederkehren, diese vage Situation voll Hunger und Kälte und Entbehrung, voll angewiesen sein auf fremde Menschen und fremde Absichten, voll Erniedrigung und Kränkung, voll Zweifel an sich selber. Ach, woher ich das weiß. Aber Felix, habe ich nicht jahrelang neben dir, mit dir gelebt? Von Tag zu Tag habe ich es mit angesehen, wie es immer schlimmer geworden ist, je mehr Erfolg du hattest. Ja, Felix, ich weiß es. Je besser es dir ging, umso größer ist deine Angst geworden. Umso mehr schwoll sie an, die Angst, dies alles sei gar nicht abgetan, sei gar nicht unwiderruflich vorbei, könne vielmehr jederzeit wiederkehren. Und die Angst wuchs weiter in dir. Die Angst schließlich, du träumtest dein Wohlergehen nur und müsstest plötzlich aufwachen in dem Elend und in der Not, die du von dir abgestrampelt zu haben glaubtest. Nur nicht dran denken, sagtest du dir. Du brauchst es mir gar nicht erst zu bestätigen, Felix. Ich weiß es, denn ich hab's ja gespürt, im eigenen Fleisch und im eigenen Geist, dass dir der Erfolg und Wohlergehen umso mehr wie ein Traum erschien, je mehr du dich den Tatsachen, den zählbar greifbaren Tatsachen verschrieben hast. Du warst in eine endlose Spirale hineingeraten, ohne den Mut, dich durch einen Absprung ins Ungewisse daraus zu befreien. Oh ja, Felix, ich weiß. In einem Winkel deines Herzens hast du immer ein Andenken bewahrt an unsere frühere Zeit. Du hast das Bild dieser Zeit nie aus dem Auge verloren. Aber es hat sich zusehends verfinstert, je mehr die Angst in dir anschwoll. Wie eine Landschaft, über die ein Hochwasser hinwegflutet. Ja, wie ein nicht mehr zu bändigendes Hochwasser, so überschwemmte deine Angst dieses Bild, das früher so schön gewesen war, auch für dich. Dieses Bild, das uns Kraft gegeben hatte. Dieses Bild, das uns wieder Kraft geben wird. Wenn wir beiseite schieben, was sich darüber ausbreitet. Ja, wir beide, Felix. Wir beide? Einer allein ist dazu nicht imstande. Aber wenn wir beide, dann ist die Angst verflogen. Als hättest du die Angst nur geträumt. Und wachst auf an meiner Seite und wir blicken hinaus in den schönen Tag und zurück in die Landschaft, die überschwemmt war von deiner Angst. Doch nun liegt sie unberührt da und schöner als je zuvor. Du willst es? Du kannst es. Mit mir? Mit mir. Ich bin ja da. Aber du warst ja gar nicht da. Das Gespräch hatte gar nicht stattgefunden. Das merkte ich immer dann, wenn es klingelte und du heimkamst. Ich laufe zur Tür, öffne. Du fragst nach Post, ob der oder jener angerufen hat. Ich begleite dich ins Zimmer, nehme dir den Hut ab, schenke dir einen Cognac ein, mir auch ein. Sage zu dir. Zum Wohl, Felix. Setz dich doch. Dass Drabine nicht angerufen hat. Wie spät ist es? 4 Uhr vorbei. Wie viel vorbei? Ich bin noch knapp in der Zeit. Gleich Viertel. Das ist zu blöd. Welche Nummer haben Stefanie? 44, 16? Augenblick. Stefanie. 44, 16, 89. Ah ja, das verwechselt man immer. 89, 98. Geht dir das auch so? Ich habe doch nicht so viel zu telefonieren wie du. Also mein Gedächtnis ist in letzter Zeit wie ein Sieb. Es rutscht alles durch. Macht einfach nicht mehr mit. Das ist... Hallo? Hildebrand. Ja, Christian, die Frau. Der Herr Gemahl. Ah, schon dort, ja. Na, dann sehe ich ihn ja in einer halben Stunde. Ach, was Sie nicht sagen. Na ja, dann werde ich mich aber beeilen müssen, ja. Heute Abend? Ja, das wäre natürlich... Sekundengefahr im Prinzip mit dem größten Vergnügen. Man ist noch manchmal derart angehängt. Sekunde, bitte. Ist heute Abend was? Heute? Ja, schnell, schau doch nach. Ich kann Sie nicht stundenlang ist heute lassen. Der... 26. Ja, nun mach doch. Im Kalender steht nichts. Ja, Gefahr mit Vergnügen, wie gesagt. Ich war noch nicht ganz sicher, ob ich nicht heute Abend... Ja, geht dem Herrn Gemahl genauso? Das kann ich mir denken, ja. Unser Schicksal, ja. Na, nur nicht so tragisch, nämlich, ja? Nein, das tun Sie gewisslich, liebe gnädige Frau. Also dann um, sehr gut, um 8, ja. Also bis dahin, auf Wiedersehen, gnädige Frau. Wenn Drabil anruft, dann sage ihm bitte, ich bin von 5 bis 7 auf unserer Messe stand und dann gehe ich essen ins Reichshof. Dort bin ich bis kurz vor 8. Er soll mich unbedingt anrufen, heute noch. Und was ist mit Stefanie? Ja, du solltest mitkommen, Karin. Haben heute einen netten Amerikaner zu Gast, einen alten Hasen in unserem Geschäft. Könnte wichtig werden für mich, verstehst du? Muss ich mit? Und nur, wenn du Lust hast, natürlich. Wird sicher wieder eine Fachsimpelei. Oh, ich höre ja ganz gerne das zu. Das wird sehr nett. Stefanie ist wissen, wie man sowas arrangiert. Na, kannst du ja noch überlegen. Wenn ja, dann nimm dir ein Taxi und komm Abendessen ins Reichshof. Kurz nach 7, gut? Gut. Übrigens, verzeih, dass ich vorhin so ein bisschen nervös war beim Telefonieren. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Doch, doch, das tut mir wirklich leid. Aber weißt du, was ich dir alles im Kopf behalten soll? Das, oh. Ja, ja, es wird dir zu viel. Du machst dich kaputt. Na, das nicht. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich fühle mich sehr gut. Ich bin tadellos in Ordnung. Ich meine ja nicht nur körperlich, nicht nur gesundheitlich, Felix. Ich meine... Na, was meinst du? Ach, du bestehst überhaupt nur mehr aus Aktivität. Gott sei Dank. Sonst wäre ich schon längst abgesoffen. Man spürt auch bei uns die Konkurrenz. Nein, weißt du, Felix, ich denke mehr an dein... an dein Glück. Ja, das weiß ich doch, Karin. Wirklich? Nein. Verstehst du, es ist die Angst um dich. Die Angst, dass du eine bloße Funktion wirst in dem, was du Wirtschaft nennst. Verstehst du mich? Aber völlig, Karin. Aber du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Vor allem, du darfst dir keine falschen Vorstellungen machen von meinem Beruf. Ihr Frauen seht das alles mit anderen Augen. Ja, und ihr sollt nicht immer denken, dass unsere Augen schlechter sehen als die euren. Ja, darüber streiten die Menschen seit 1000 Jahren und ich muss in 10 Minuten in der Messehalle sein. Ein andermal, ja? Ach, das sagst du immer. Ich sollte doch schon längst fort sein. Du hast mir versprochen, in Zukunft ein bisschen mehr Zeit für mich zu haben. Als ob die Zeit, in der ich Geld verdiene, nicht auch dir gehört. Du solltest dein Leben nicht so... forcieren. Du solltest mir wachsen lassen, alles, was du tust. Als wenn einem heute alles in den Schoß fiele. Gott, hast du eine Ahnung. Karin, sei froh, dass du von all dem nichts weißt. Felix. Ja? Ja, was ist? Ja. Also, wenn ich mitgehe heute Abend, dann kurz nach 7 im Reichshof? Ja, aber bitte nicht später. Wir müssen um 8 bei Stefanie sein. Und schon warst du fort. Fort und hinter deinen Erfolgen her. Gebeugt unter das Joch der Verpflichtung, Erfolg zu haben. Erfolg um jeden Preis. Und so war es nicht einmal in diesen Jahren, sondern 100-mal. 1000-mal täglich. Felix, so spät. Ach, endlose Konferenz bei den Mitras-Leuten, wie immer. Post für mich? Ja, ein ganzer Berg hier. Aha. Ohne Schreckenwald und Tor, Annelies Wegscheider. Wer ist denn das, Karin Wegscheider? Na, ist das nicht der, der vorige Woche angerufen hat und dann... Ah ja, Finanzamt. Ist die Umsatzsteuer... Ja, erledigt. Ja. Ich war Freitag dort. Sehr gut. Kraus und Schober. Ach, der alte Zwingerle schreibt uns wieder mal. Und noch mal Kunisch. Naja, können wir essen? Ich muss um 3 im Büro sein. Es ist gedeckt. Und dieses Päckchen ist noch gekommen. Das? Mhm. Ach, das ist sicher. Kann man sehen. Natürlich. Das ist es ja, Karin. Das Buch. Toll, nicht? Kommst du zu Tisch? Toll ist das. Wo sind denn die Kinder? Schlafe schon, ich konnte sie doch nicht so lange warten lassen. Sehe sie ja überhaupt nicht mehr. Du, Karin, das ist ein enormes Buch. Die 100 besten Anzeigen aus der amerikanischen Werbung, da kann man noch was lernen, du. Da sieht man erst, was hier oft noch rumgepfuscht wird. Aber vergiss doch darüber nicht ganz dein Essen. Schau das mal an. Na, nach dem Essen, du sollst wenigstens beim Essen etwas ausspannen, ein bisschen abschalten. Das tue ich ja, Karin, aber das Buch ist also groß. Kannst du das nicht nach dem Essen anschauen? Du bist ja bald nichts anderes mehr als ein Automaten, aufgezogenes Uhrwerk. Überhaupt kein Privatleben mehr. Momentan, meine Liebe. Seit Monaten, wenn nicht seit Jahren. Du merkst das schon gar nicht mehr. Es ist nicht gut für dich, du ruinierst dich. Das ist doch lächerlich. Naja, es ist lieb von dir, dass du dir diese Sorgen machst, aber sie sind ganz unbegründet. Ich fühle mich gesund wie ein Eskimo. Gott sei Dank, aber... Schau, diese Grafik, das ist doch toll. Ich bitte dich, Felix, wenn wir uns endlich einmal eine halbe Stunde lang sehen, kannst du dann nicht von anderen Dingen sprechen. Ich weiß bald wirklich nicht mehr, wozu ich überhaupt noch an deiner Seite bin. Was soll ich denn hier überhaupt noch, Felix? Wenn unser Leben so weitergeht, dann weiß ich das wirklich nicht mehr. Dann könnte ich fortgehen oder sterben oder irgendwen anderen an meine Stelle setzen. Sonst hätte sich nichts geändert für dich. Aber Karin, das alles nur wegen dieses Buches hier? Ja, schau mal, ich habe mich wochenlang darauf gefreut und jetzt habe ich es endlich. Felix, gibt's denn überhaupt nur mehr dich auf der Welt? Aber Karin, hm? Felix. Hm? Ja, was ist? Ich verstehe ja, dass du dich freust über das Buch. Na siehst du, du freust dich doch auch über einen neuen Hut. Oder wenn du gewinnst beim Bridge. Es war unmöglich, mit dir ins Gespräch zu kommen. Du hattest gerade keine Zeit, warst müde, musstest zu einer Konferenz, warst abgespannt, warst mit deinen Gedanken woanders. Wann auch immer ich es versuchte, wann auch immer ich ansetzen wollte zu all dem, was ich damals dir sagen zu müssen glaubte. Hätte ich's doch gesagt. Immer prallten meine Versuche ab an einer Mauer aus Geschäftigkeit, aus Selbstsicherheit, Optimismus. Ja, ja, ich verstehe dich, Karin. Ich habe mich auch auf den ruhigen Abend gefreut. Aber wirklich, ich muss die Sache heute noch mit Wesley durcharbeiten. Fährt doch morgen früh. Meine Bitten erreichen dich nie. Ich glitter an dir ab. Angst? Um mich? Oh, Karin, du siehst Gespenster. Als hätte ich versucht, eine glatte Wand hochzukriechen. Trotzdem, ich versuchte es immer wieder, als hätte ich noch keine einzige Niederlage dabei erlitten. Einmal habe ich geglaubt, müsse es gelingen, in dich einzudringen, dich in deinem Innersten zu berühren, dein Herz zu öffnen für meine Besorgnisse um dich, um uns. Ich versuchte immer wieder hochzuklettern an dieser Wand. Felix! Aber Karin! Felix! Aber Karin! Vergebens. Ich wurde nur müde dabei. Bin immer einsamer geworden. Immer verzweifelter habe ich dich erwartet, dich herbeigesehnt, herbeigehofft. Doch wenn du dann da warst, dann war es immer wieder nur deine Schale. Aus Geschäftigkeit, Betriebsamkeit, Ehrgeiz, Geld und Routine. Bis es eben nicht mehr der war, den ich geliebt hatte und immer noch liebte, sondern deine Mumie. Und da, glaube ich, muss es gewesen sein, dass ich begonnen habe zu sterben. Karin, wovon sprichst du? Das ist doch alles nicht wahr. Sag doch, Karin, dass das alles nicht wahr ist. Sag doch. Sag. Karin. Es ist aber wahr. Und selbst wenn es wirklich wahr ist, Karin, so werden wir es rückgängig machen. Wir werden wieder ganz von vorne anfangen, Karin. Und beweisen, dass es nicht wahr ist. Es ist jetzt nichts mehr rückgängig zu machen. Wenn es jetzt wirklich zu spät ist, warum hast du das alles nicht damals gesagt, als es noch nicht zu spät war? Ich habe es ja gesagt. Oder ich habe zumindest versucht, es zu sagen. Du hast mich nicht zu Wort kommen lassen. Oder du hast mich nicht verstanden. Sag doch, dass es noch nicht zu spät ist. Es ist zu spät. Willst du, dass wir uns trennen? Versprichst du dir etwas davon? Nein. Ich dachte nur wegen dir. Ich bin nicht glücklich bei dir. Aber das heißt doch nicht, dass ich glücklich wäre ohne dich. Und selbst wenn. Es bleiben die Kinder. Ja, ja, natürlich. Trotz allem, ich denke, es ist am besten, wenn wir die Konsequenzen daraus ziehen. Welche? Was sollen wir tun? Karin, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? In einer Aufnahme von Radio Bremen aus dem Jahre 1955 brachten wir das Hörspiel »Wovon wir leben und woran wir sterben« von Herbert Eisenreich. Es sprachen Gerd Westphal und Gisela von Kollande, Regie Oswald Dübke. Meine Damen und Herren, in Eutin begeht heute Heinz Schwitzke, der ehemalige Leiter der NDR-Hörspielredaktion.